aus der großdeutschen Metropole. Teil 2, der Bunker. Hörspiel von Ingrid Marschang. Ich war wieder in Berlin, der Stadt der Superlative. Wieder in geheimer Mission. Diesmal als Hoteldetektiv. Das Hyatt hatte mir den Auftrag erteilt, seine Kundschaft auszuspionieren. Ziellos flanierte ich durch die Straßen. Eine Brauerei. Wer sagt's denn? Ein stattliches Gebäude. Über der Kuppel ein großes Transparent. Feuchtenberg begrüßt die Afghanistan-Veteranen. Ja, die werden heute geehrt, die Afghanistan-Veteranen. Mann, das ist die größte Veteranen-Partymeile der Welt. Die Regierung hat im Reichstag Freibier- und Ordensverleihung organisiert. Das ist der Reichstag? Na, schon immer gewesen. Sie sind wohl Tourist, wa? Sehen Sie unseren Reichstag zum ersten Mal? Na, nüchtern. Der Reichstag wird Ihnen präsentiert von Feuchtenbergers Export. Sie sind wohl auch ein Veteran, oder? Ja, ich kämpfe immer an vorderster Front. Das glaube ich gerne. Da könnte ich auch viel erzählen. Ich verschwand elegant in der Menge. Freibier und Ordensverleihung waren schon voll im Gange. Haben Sie Beaujolais? Ich hatte gleich mehrere Verwundungen und einen Verwesungsanfall vorgetäuscht, woraufhin ein Sanitätstrupp der Bundeswehr mich sicher zum Tresen begleitet hatte. Mit 2 Euro Aufpreis. Aber Feuchtenberger Export mit der Kraft des Doppelrülpsers gibt es heute umsonst. Und das ist eine wahre Wucht, Junge. Dann mal her damit. Die Stimmung war überwältigend. Die Hausherrin begrüßte die Veteranen persönlich per Handschlag. Mit aprikotfarbenem Blazer und von Starfriseur Udo Walz kreierter Endfrisur. Wenn der Taliban den Doppelrülpser hört, ist er praktisch schon zerstört. Prost. Abgeordnete der Kapitalistischen Einheitspartei KEP skandierten übermütig meinen fröhlichen Reim. Liebe Veteranen! Sie saßen in ihren Anzügen wie gut getränkte Weinpfropfen in ihren Flaschen. Liebe Freundinnen! Jeden Augenblick bereit, aus ihrem eleganten Etikett zu springen. Nur 10 Jahre nach der Truppenbereitstellung deutscher Soldaten für den ISAF-Einsatz hat der Bundestag mit parteiübergreifender Mehrheit die Freibierbereitstellung gegen den Terror beschlossen, die heute in die Kehlen geleitet wird. Es ist ein Dienst an der Freiheit. Trinken wir für die Herrschaft des Rechts, für den Frieden in Europa und der Welt. Trinken wir auf unser sportliches Engagement in Afghanistan. Lassen Sie uns also gemeinsam ein paar Tonübungen machen und unsere Gläser hochheben. Ho, ho, ho, Afghanen! Nachher, meine lieben Freunde, gibt es noch eine After-Terror-Party in der Lounge des Kanzleramtes. Die Kanzlerin wurde vom 7-köpfigen Vorstand der Daimler AG von der Bühne geleitet. Es war ein überwältigender Anblick. Der Vorstand umschloss die Kanzlerin mit innovativer Sicherheitstechnik. Er konnte bis zu 3 Tonnen Gesamtgewicht transportieren. Den Orden für tapfere Verdienste vor und hinter dem Feinde nahm ich mit 1,5 Promille entgegen. Danke. Danach machte ich mich auf den Weg zu meiner neuen Arbeitsstelle. An der nächsten Straßenecke tauschte ich den Orden gegen eine sehr gute Flasche Beaujolais ein. Es zischt das Bier, es ploppt der Wein. Die Leber ist nicht gern allein. Man hatte mich in einem alten Bunker einquartiert, der zu den geheimen Räumlichkeiten des Grand Hotels Hyatt gehörte. Auf deine Karriere, alter Junge. Diesmal wieder nicht aufzuhalten. Die unterirdische Anlage war ursprünglich von den Nazis errichtet und dann vor einigen Jahren zum hoteleigenen Hightech Surveillance Room umgebaut worden. Hier sollte ich meinen Beobachtungen nachgehen. Hey, das ist ein Wahnsinnskontrollpult. 20 Monitore. Die Bar. Das Wodka-Depot in der Zaren-Suite. Der Weinkeller. Ein gutes Programm. Der Raum war einfach und pragmatisch ausgestattet. Sicherheitstür aus Stahl, keine Fenster. Außer den Überwachungsanlagen gab es noch ein Klappbett, eine Schrankwand und einen Spind. Auch eine Dusche war vorhanden. Ich war in einer kleinen Festung, in die niemand ohne meine Erlaubnis eindringen konnte. Scheint ein ruhiger Job zu werden. Ich öffnete meinen Überlebenskoffer und nahm meinen Jogginganzug heraus, den ich auf dem Russenflohmarkt erstanden hatte. Das ist sicher ein Zeichen. Vor mir auf dem Tisch lag ein Buch. Das alte Bunkerhandbuch. Wie benehme ich mich im Bunker? Führerknigge für Fortgeschrittene. Einmaliges Hupen, die Luft ist rein. Zweimaliges Hupen, halt die Ohren steif. Dreimaliges Hupen, Dr. Goebbels will dich in der Dunkelkammer sehen. Öffnen Sie die Tür. Sie können mich links in Monitor 3 sehen. Ich bin Ihr direkter Vorgesetzter. Ein Londoner Maßkonfektionsanzug, in dem ein erregter Typ auf- und abhüpfte. Keinerlei Ähnlichkeit mit Goebbels. Keine Gefahr. Sie nehmen Ihre Aufgabe sehr ernst. Das ist gut. René Kampmann, Hotelmanager. Johann Marland, Undercover-Ermittler. Schlichter Anzug, scharf geschnitten, strahlt Stärke aus. Sein Träger beherrscht den Dresscode der Macht. Es freut mich, dass Sie so schnell für Ihren Vorgänger einspringen konnten, der leider letzte Woche überraschend verstorben ist. Sind Sie happy? Hier? Ich hielt mich an der Flasche Wein fest, die meine Happiness beförderte, und nickte freundlich. Sehen Sie sich das an. Monitor 8. Ja? Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Aha. Gerade den chinesischen Langhaar-Teppich aus der Maybach-Suite in seinen Koffer. Jedes Jahr das Gleiche. Ein Spleen dieses Gastes. Wir sehen das mit Gelassenheit, aber jeder Diebstahl muss gemeldet werden. Das ist Ihre Aufgabe, Herr Marland. Das ist Ihre Mission. Okay. Sie sind die Schaltstelle und sorgen dafür, dass der Informationsfluss nicht abreißt. Um alles andere kümmere ich mich persönlich. Sehr genial. Ja, nicht wahr? Alles muss im Fluss bleiben, damit die Harmonie des Hauses nicht gestört wird, Herr Marland. Flüssig ist immer gut. Wir verstehen uns also. Des Weiteren müssen Sie ein Auge auf die Monitore werfen und regelmäßig Ihre Kontrollgänge machen. Benutzen Sie dazu unbedingt die hoteleigene Arbeitskleidung. Sie befindet sich hier, in diesem Spind. Da staunen Sie was? Armani, absolut erstklassig. Emporio Armani, ein Anzug für den Mann von Format und Klasse. Bettwäsche, Handtücher und sonstige Hygieneartikel finden Sie in der Schrankwand. Mhm. Sollten Sie den Kontrollraum verlassen wollen, benötigen Sie auch den neuen Sprachcode, den ich jetzt aktiviere. Fuck, Look. Sun. Es handelt sich um die Namen der drei alten chinesischen Sternengötter. Sie sorgen für ihren Reichtum und ein langes Leben. Was meint er mit langem Leben? Happiness for you. Bin ich hier in Gefahr? Fuck, Look, Sun. Er entschwand so dynamisch, wie er gekommen war. Nur Open Space blieb zurück, das Parfüm für Führungskräfte, die den Arsch offen tragen. Ein kurzer Kontrollblick auf die Monitore zeigte, dass alle Möbel an ihrem Standort waren. Heute wurde in den frühen Morgenstunden erneut eine völlig unbekleidete, verwirrte Person auf dem Kurfürstendamm aufgegriffen. Entgegen erster Vermutungen, es handle sich um einen Außerirdischen, wurde jetzt bekannt gegeben, dass die Person Geschäftsführer eines renommierten Kreditinstitutes ist. Dies ist schon der 12. Nacktfall seit dem Wochenende. Angaben über seinen Zustand konnte der Betroffene nicht machen. Die Polizei schließt die Mitgliedschaft in einer Sekte nicht aus. Ich werde mal einen Rundgang durch die Bar machen. Vielleicht begegne ich einem weiblichen Nacktfall. Einem verwirrten Geschöpf auf der Suche nach Sinn. Eine Karriere als Sektenchef kann ich in diesem Falle nicht ausschließen. Darf ich Sie zu einem Whisky einladen? Wissen Sie, ich bin auf der Suche nach etwas ganz bestimmt. In einer guten Flasche findet sich alles. Das gefällt mir, mein Freund. Marcel, zweimal von dem 30 Jahre alten Lafroig. Für mich und meinen Freund hier. Den kenne ich irgendwo, ja. Sag mal, mein Freund, hast du eine Pussy? Ja, wenn nicht, Hubert besorgt dir einen. Aber woher? Hast du einen Steifen in der Hose? Versetzt deiner Pussy einen Stoß. Hubert Gerstein. Natürlich. Ein Kollege aus alten Tagen. Oder kennst du den? Eine Portion Fritten sind billiger als eine Handvoll Titten. Der Dichter des Schreckens. Er hat sich kaum verändert. Ja, besonders gesprächig bist du ja nicht. Ein Gesicht mit schlichter Mimik. Dahinter verbirgt sich sein Bonsai-Gehirn. Prost! Wir hatten uns seinerzeit ein Detektivbüro geteilt. Schmerzhafte Erinnerungen durchzuckten meine hochsensiblen Gehirnwindungen. Ich goss Whisky nach, um den Adrenalinspiegel zu senken. Sag mal, irgendwoher kenne ich dich. Ja, Johnny? Johann Mahland? Ist ja nicht möglich. Sag mal, bist du es wirklich? Das waren ja Zeiten, was? Naja, inzwischen schiebe ich eine ruhige Kugel. Hab mir ein Haus auf Teneriffa gekauft. Du, wenn ich in Berlin bin, wohne ich oft hier. Ab und zu im Adlon. Man beschließt sich seine Bequemlichkeiten und da seinesgleichen bleiben. Ne? Hier gibt's viele Prominente. Kennt sich. Verstehst. Wie hat es dieser Idiot nur zu Geld gebracht? Naja, muss jetzt wieder. Business Ruf. Bin zum Lunch mit Werner verabredet. Aber willst du gar nicht wissen, wer das ist? Na, wer ist es denn? Der Designer Werner Baldessarini. Ein kleiner. Hugo Boss. Klingelt da was? Du bist doch ein armer Trottel. Hier, mein Anzug, guck mal. Aus Krawattenseide. Auch von ihm. Und die Jacke, echtes A-Leder, mit Ziegenfell gefüttert. Vom Feinsten. Naja, bedien dich. Auf meine Kosten. Man sieht sich. Nicht, wenn ich's verhindern kann. Der Jäger in mir wollte ihn mit einem gezielten Schuss von hinten erledigen. Aber Johnny Walker rief mich. Ich folgte. Soll ich sie stützen? Vor der imposanten Zedernholzwand in der Lobby stand eine Frau, die auf etwas zu warten schien. Steht fest auf zwei Beinen. Besteht wahrscheinlich zu 60% aus Wasser. Sie warten nicht zufällig auf den Sinn. Auf den Sinn des Lebens. Oh ja, er muss jeden Augenblick kommen. Tatsächlich? Apropos Sinn des Lebens. Es ist eine nackte Tatsache, dass... Verdammt. Wo zum Teufel? Die Frau mit den drei sinnlichen Augen war verschwunden. Aber was noch schlimmer war, sie hatte sich meinen Whisky angeeignet. Ich bin alleine. So allein. Kein Whisky, kein Wein. Es ist ein harter Tag. Ich muss dringend irgendwo hin. Wellness. Oase. Achter Stock. Jawohl, ja. Eine kleine Massage. Ich versank metertief in einem hysterischen oder esoterischen Teppich. An der Wand hing eine große Tafel mit der Hausordnung. Erstens, bestimmen Sie die Parameter Ihres Lebensraumes mit Kompass und Lo-Schuh-Quadrat. Zweitens, ziehen Sie Ihre Schuhe aus, da sie mit niedriger Energie geladen sind. Drittens, es ist streng untersagt, die Harmonie des Hauses zu stören, die vom kosmischen Atem des grünen Drachen durchflossen wird. Gezeichnet hatte ein gewisser Peng Shui, wahrscheinlich der Hausmeister. Ich beschloss, meine Schuhe anzubehalten, da sie nicht nur meine Füße beherbergten, sondern auch den tödlichen Odem des Shar-Chi meiner Schweißdrüsen. Ich hätte gern eine doppelte Shiseido-Chi-Massage mit einem Schuss Shiatsu. Tut mir leid, aber heute Abend sind alle Liegen reserviert. Reserviert? Wie reserviert? Immer ist alles schon reserviert. Das Leben an sich ist schon reserviert. Und wo ist die Öffnung? Die, wie ich meine, die Hoffnung? Haben Sie Hoffnung? Ich kann Ihnen die Hot Stone Massage anbieten. Klingt nach Steinigung. Oder die schwedische Massage. Reiben, Kneten, Vibration und Ausklopfen. Möchten Sie einen Termin für morgen haben? Nee, danke. Da bin ich schon reserviert, du Schnepfe. Ich verließ den Club Olympus, Bar und Fitness wieder. Vorher hatte ich meinen vernebelten Blick noch auf die 863 Quadratmeter große Wellness-Oase geworfen. Der Daimler-Vorstand. Er schwebt über den Massageliegen. Die alabasterschimmernde Haut mit exquisiten Ölen bedeckt. Durch das große Panoramafenster wurde der Vorstand von der untergehenden Sonne von hinten angestrahlt, sodass er zart durchscheinend wirkte, allein vom Licht getragen schien. Der Swimmingpool war groß genug, meinen Mageninhalt aufzunehmen. Der Nudeleintopf Walter Lehmann, den ich noch vor wenigen Stunden im Nachbarschaftstreff Friedrichshain für 2,50 Euro zu mir genommen hatte, sank langsam auf den glitzernden Boden des Beckens hinab. Hey, Sie doch! Was machen Sie doch? Wasser ist Grenze für das Zelt. Loslassen! Du störst die Harmonie des Hauses, Börsle. Zu viel Yin-Energie. Ich gehe ja schon. Lass mich los, Meister. Hausmeister. Ich bin der Hausmeister, Freundle, gell? Und wenn ich die wiedersehe, werde ich eine Totalreinigung an dir vornehmen. Hast du mich verstanden? Ich war noch mal mit dem Leben davongekommen und flüchtete in meinen Hochsicherheitstrakt, der mich vor Chinesen und allen, die es noch werden wollten, schützen konnte. Hör dich, fuck! Fucking Sand! Ku Klux Klan! Oh, Kacke, Mann. Der Kurt. Hab ihn vergessen. Scheiße. Verdammter Mist! Hier konnte ich nicht ungeschützt übernachten. Denn ich wusste aus Erfahrung, ein Hausmeister schläft nie. Ich muss die Nacht an einem sicheren Ort verbringen. Kann das alles Zufall sein? Die seltsamen Andeutungen von Kampmann, Harmoniefluss und alte Chinesen. Ein schwäbischer Hausmeister bewacht das Wasser des Swimmingpools. Die gehören einer Sekte an. Alle beide. Wasser ist die Grenze für das Qi. Die bitten offensichtlich eine nicht alkoholische Flüssigkeit an. Ich hatte meinen müden Körper bis zur Herrentoilette in der Lobby getragen und legte ihn dort in einer dunklen Ecke ab. Vorsicht, Johnny. Möglicherweise ist das Hotel gar kein Hotel. Schlafen Sie immer auf der Herrentoilette? Da stand sie. Die Frau meiner Delirien. Ihre Beine wuchsen schlank aus dem Marmorboden der Lobby. Sind Sie der neue Sicherheitsmann? Johann Marland. Lilly Opitz, freut mich. Sagen Sie einfach Lilly zu mir, das ist mein Künstlername. Ich bin Artistin und arbeite fürs Varieté. Ich bin sozusagen Dauergast im Hyatt. Ich wollte etwas stottern, aber mein Gehirn gab den Befehl fälschlicherweise an meine Beine weiter. Oh, Entschuldigung. Männer aufzufangen ist einer meiner leichtesten Übungen. Sie sollten übrigens Ihre Kleidung mal reinigen lassen. Es gibt hier im Haus einen guten Service. Ich sah Sie gestern mit Herrn Gerstein in der Bar. Sind Sie ein Freund von ihm? Alles andere als das. Wieso? Hat er Sie auch schon mit seinen Gedichten beglückt? Seien Sie vorsichtig. Auf bald. Vorsichtig? Wegen Hubert? Diesem Trottel? Johnny? Hitler! Johnny, ich bin's, Junge. Der Dichter des Schreckens persönlich. Was machst denn du hier unten? Ich arbeite hier als Sicherheitsmann. Ach. Du bist also der Neue. Dein Vorgänger, der war übrigens ein alter Freund von mir. Wir haben hier unten so manch feuchtfröhlichen Abend verbracht. Ist ein guter Job. Ich komme nachher mal vorbei und gebe dir ein paar Tipps. Bis später, Alligator. Alligator, so ein Arsch. Irgendwann mache ich eine Handtasche aus ihm. Was ist denn hier los? Die Türen sind ja offen. Vorsichtig betrat ich den Sicherheitsraum und schaute mich um. Ich war alleine. Alle Möbel standen unbeweglich an ihrem Platz. Die Monitore summten beruhigend vor sich hin. Monitor 8. Das ist doch der Daimler-Vorstand. Sonniger Tag, klopfendes Herz und der Motoreinschlag, lachendes Ziel, zitterndes Stahl und eine herrliche Fahrt. Der Daimler-Vorstand stand emissionsfrei und singend im Bad der Daimler-Suite. Spektakuläres Design. Die Zierteile in wurzellos krokant. Ich zog meinen Armani-Anzug aus und betrachtete meinen Körper im Spiegel der Schrankwand. Eine absolut designerfreie Zone. Meine Feinripp-Unterhose gab meinem Auftreten eine sportliche und trinkfeste Note. Das T-Shirt mit den Schweißflecken sorgte für die Farbakzente. Ich war zufrieden. Fest entschlossen stürmte ich meinen Spind, wo mein Wellness-Jogging-Anzug meiner harrte. Herr Marland. René Kampmann. Es bot sich mir ein schrecklicher Anblick. Der Hotelmanager saß nackt in meinem Spind und zitterte. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin und wo meine Kleider geblieben sind. Das Letzte, an was ich mich erinnere, ist, dass ich zu Ihnen wollte. Auf dem Gang bin ich dann Herrn Gerstein begegnet. Danach nichts mehr. Alles dunkel. Marland, ich muss dringend zu einer Sitzung und brauche Ihren Armani-Anzug. Selbstverständlich. Und kein Wort. Zu niemandem. Die Geschichte ist mir sehr peinlich. Ja, ist schon gut. Ich kenne das. Ach, Herr Kampmann, mich würde da noch was interessieren. Lilly Opitz. Sie sind ein wahrer Freund, Marland. Und als Freund gebe ich Ihnen einen Rat. Finger weg von Lilly Opitz. Die Künstlerin ist ein ganz besonderer Gast des Hauses. Und falls Sie den Rat nicht annehmen können, betrachten Sie es als dienstliche Anweisung. Hab verstanden. Woran ist mein Vorgänger eigentlich verstorben? Baumgärtner? Ein sehr zuverlässiger Mann, der nie einen Tropfen Alkohol im Leben angerührt hat. Aber leider konnte er nicht schwimmen und fiel bei einem Kontrollgang in den Pool. Tragische Geschichte. Hat den Harmoniefluss des Hauses empfindlich gestört. Hier, damit Sie in Zukunft klarer sehen. Lesen Sie dies hier. Harmonie, Marland. Harmonie ist erwünscht. Fuck. Luck. Sun. Er hatte mir ein Büchlein in die Hand gedrückt. Äußerst suspekt. Ein Mann ertrinkt in einer nicht alkoholischen Flüssigkeit. Ich bin in die Fallstricke einer Sekte geraten. Durch mein Großhirn schoss die unvermeidliche Harmonie-Wasser-Tod-Theorie. Ich muss mich vorsehen. Warum hat Kampmann ein so großes Interesse an Lilly Opitz? Und Lilly hat mich vor Hubert gewarnt. Welche Verbindung gibt es hier? Das Geheimnis des Peng Shui. Der Hausmeister hängt auf jeden Fall in der Sache mit drin. In welcher auch immer. Das Geheimnis des Peng Shui ist es, kaputte Möbel zu reparieren und verstopfte Abflüsse von Klempnern reinigen zu lassen, damit es einen gleichmäßigen Energiefluss im Haus gibt. Dies war eindeutig eine verschlüsselte Botschaft. Ich schlug in meinem Bunkerhandbuch unter Klempner und Verstopfung nach und wurde fündig. Der Klempner repariert den verstopften Abfluss bedeutet, Dr. Goebbels befindet sich in einer Besprechung mit dem Führer. Aha. Beruhigt stellte ich fest, dass ich selbst keine Verstopfung hatte und mit meinem Abfluss alles in Ordnung war. Ganz sicher fühlte ich mich aber erst in meinem Wellness-Jogging-Anzug, der mit den Energien russischer Steppenvölker geladen war. Da erwachte der Russe in mir und verlangte nach einem kräftigen Frühstück. Ein Beaujolais Jahrgang 89 steht vor der Tür und will herein. Ein Beaujolais kommt leider selten alleine. Das wusste ich aus langjähriger Erfahrung. Dieser brachte Hubert mit. Na? Ah, habe ich dir zu viel versprochen? Schau mal, wen ich mitgebracht habe. Ein 89er Tropfen. Hast du für dich auch einen? Immer noch der alte. Onkel Hubert hat natürlich zwei Flaschen dabei. Der edle Tropfen entfaltete schnell seine Wirkung und ließ Huberts Gestalt barmherzig im Nebel versinken. Inzwischen habe ich meinen eigenen Security Service, HGI, Hubert Gerstein International. Ich arbeite nur noch für für die ganz Großen. Schwerreiche Industrielle. Seine Worte summten im Raum wie fette Schmeißfliegen um den Misthaufen seiner Gedanken. Ministerialbeamte, Prominente. Den Jetset eben. Mir kann niemand was vormachen. Tja, Johnny, das war noch nie deine Stärke. Prost. Auf den Informationsfluss. Die Sprachkapazität seines Gehirns schien erschöpft. Er streichelte zufrieden über seine Jacke aus Brokat. Ich streichelte zufrieden über die Schrankwand, in der ich Huberts Leiche später entsorgen wollte. Wusste ich's doch, da! Monitor 8, schau dir das an! Dieses kleine Luder. Lilly! Die Frau meiner Delirien. Sie geisterte eifrig durch die Grand Suite, in der sich eine größere Ansammlung von Koffern befand, und durchstöberte gekonnt deren Inhalt. Teure Anzüge, exklusiv und elegant. Verflucht, ich schnüffelte meinen Sachen! Das sind deine Sachen? Ja, das ist meine Suite, du Idiot. Ich habe mir die Louis Vuitton-Anzüge erst kürzlich für wichtige Geschäftsessen zugelegt. Geschäftsessen? Ja, hast du eine Ahnung, was da heutzutage los ist zwischen Berlin und Dubai? Wer in der oberen Liga spielen will, muss Stil haben. Kennst du diese Frau näher? Zu dir kann ich ja offen sprechen. Tochter eines schwerreichen Mannes. Leidet an Kleptomanie. Ich beschatte sie seit 5 Wochen und habe den Auftrag, sie ohne Aufsehen in eine teure Privatklinik in die Schweiz zu bringen. Ihr Vater will es so. Und er zahlt gut dafür. Wir sind doch alte Freunde, Johnny. Ich meine, wenn du etwas Ungewöhnliches beobachtest. Du hast doch jederzeit Einblick in alle Hotelräumlichkeiten. Wenn du mir behilflich bist, sind für dich 10 Riesen drin. Alles muss ja schnell über die Bühne gehen, ohne Zeugen. Ich stelle mit deiner Hilfe die gestohlene Ware sicher, dann schnappe ich sie mir, die Tochter, und bringe sie in die Schweiz. Einfach verdientes Geld. Ist es nicht eher ein Fall für die Polizei? Aber Johnny, du wirst doch nicht so dumm sein, mir das Geschäft vermiesen wollen. 10 Riesen. Hört sich gut an. Wie in alten Zeiten. Du und ich. Das ist der alte Kampfgeist. Ach, und nimm dich in Acht vor dem Hausmeister. Der Alte macht nur Ärger. Na dann, Kleiner. Mein Misstrauen war geweckt. Lilly hatte Angst vor Hubert, weil sie sich von ihm entdeckt glaubte. Sie war offensichtlich eine Diebin. Aber warum hat Lilly mich vor Hubert gewarnt? An der Sache ist was faul. Hubert ist ein hinterhältiger Schuft. Ein mieser Abzocker. Wenn er Lilly anrührt, bringe ich ihn um. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! In den frühen Abendstunden ist eine Gruppe von 120 unbekleideten Personen verwirrt in der Wiener Innenstadt in einem Großeinsatz der Polizei verhaftet worden. Wie aus internen Kreisen verlautete, handelt es sich dabei um den Wiener Knabenchor, der nackt vor dem Stephansdom herumirrte. Die Stimmen aus der Bevölkerung, die das Eingreifen des Militärs zur Sicherung der öffentlichen Ordnung fordern, werden immer lauter. Dies ist europaweit bereits der 734. Nacktfall. Deutsche Politiker fordern den gezielten Einsatz von Nacktscannern an österreichischen Grenzen. Ich hatte hier auch mit einem Nacktfall klarzukommen und musste die Sache selbst in die Hand nehmen. Endlich war ich allein. Mit mir und meinem Ständer. Lilly. Sie schien in jedem Zimmer gleichzeitig zu sein und nahm alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Lilly. Oh. Leute, das Altenpflegeheim Friedrichsruh hat heute Tag der offenen Tür. Punkt 15 Uhr startet dort unsere Grave-In-Party. Live mit allen, die gute Laune haben und gerne alt sein wollen. Am nächsten Morgen spielten sich in mir dramatische Kämpfe ab um die vom Alkohol noch nicht besetzten Restgebiete. Verwesung und Tatendrang rangen erbarmungslos in meiner Brust. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, fühlte mich um Jahrhunderte gealtert. Ich sollte mal am Tropf Probe liegen. Aber ein Mann musste seinen Weg gehen. Und ich musste meinen Kontrollgang machen. Hey, du. Ja, du im Jogginganzug. Komm mit. In der Lobby des Hyatt schien sich heute ganz Moskau versammelt zu haben. Neureiche Russen legten Wodka-Pipelines bis in die Maybach-Suite. Hey du, wir brauchen noch einen Versager für unsere Party. Na komm schon, der Club der polnischen Versager hat leider abgesagt. Die machen eine eigene Party. Der weiße Rolls-Royce des Partymeisters Alex Kasulin war direkt in die Eingangshalle bis zur Anmeldung vorgefahren. Im eingebauten Sonnenstudio des Wagens räkelten sich die Moskau-Tussis. Hier, trink, mein Freund. Folge mir und der Pipeline. Schau dich nur um. Alles Top-Secret hier. Wow. Alles Millionäre und Staatsmänner. Direkt aus dem Moskau-Mongolen-Club eingeflogen. Ist gut. Vergiss die Oscar-Verleihung. Nicht mal Hollywood ist reif für eine solche Inszenierung. Es herrschte Hochstimmung. Hier war alles, was Rang und Namen hatte. Brioni und Keaton, Gucci und Armani. Und natürlich Hubert. Er saß mit Job, Lagerfeld und zu Gutenberg auf einem gigantischen Sofa. Gutenberg war völlig mit seiner Kleidung verschmolzen, wie ein erstklassiger Reiter mit seinem Lieblingspferd. Dieses Sofa hier ist aus echtem Walpenisleder. Den Wal hat unser großer Führer Wladimir Putin selbst höchstpersönlich mit der Armbrust zerlegt. Zu Forschungszwecken natürlich. Johnny, komm, schieb deinen Arsch zu uns. Vorsichtig setzte ich mich zwischen Hubert und Lagerfeld, der verächtlich schnaubte. Was riecht denn hier irgendwie so? So nach. Der Freigeist, mein Lieber. Meine neue Kreation. Der Nachfolgeduft von Wolfgang Job. Durch diese Düfte bleib ich auch nach meinem Tod der Welt erhalten. Riecht, als wärst du schon lange tot, mein Lieber. Ah, du bist terrible, Lagerfeld. Du solltest dir ein Beispiel an Karl Theodor nehmen. Alter Adel. Gut erzogen, elegant und wirkt im Übrigen vollkommen energetisch. Ja, ich fühle mich großartig. Die Krise tut mir richtig gut. In der Krise, meine Lieben, sind die Menschen immer großartig. Das Entscheidende bei allem ist doch der Stil, der Auftritt. Man muss auch und gerade in schlechten Zeiten Format beweisen. Haltung, Stärke. In einem schönen Anzug wohnt ein schöner Geist, meine Damen und Herren. Oui, oui, Karl Theodor. Vergiss nie, dein Anzug ist deine Rüstung. Es gibt ihn, den Dresscode der Macht. Magnifique Power. Euch kann ich es ja bekennen. Ich bin da einer neuen Kollektion auf der Spur. Umwerfend, so gut wie nie zuvor, die absolute Power. Ich auf Rüstung für Gigantomanen und die es werden wollen. Wirkt wie ein subtiler Suchtstoff. Ach, Hubert, mein Lieber, kannst du mal deinem Freund deine neue Krawattensammlung zeigen? Wir haben etwas zu besprechen hier. Nicht nötig. Wollt sowieso gehen. Bevor die mich ausstopfen. Mein Schwanz kann zwar mit einem Walpenis nicht ganz mithalten, aber er spielt immerhin in derselben Liga. Ich konnte nicht antworten, da mein Sprachgehirn unterversorgt war. Ich brauchte all mein Blut, um meine Erektion voranzutreiben. Ihr Körper drängte sich an meinen. Nichts trennte uns. Nur das goldene Besteck, das sie unter ihrem Kleid gebunkert hatte. Lass uns von hier verschwinden. Ich habe noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen, Johnny. Später haben wir dann alle Zeit der Welt. Später habe ich vielleicht keinen Ständer mehr. Johnny. Komm um 22 Uhr in die Tiefgarage zum Parkplatz der Präsidentensuite. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Bis denn. Sie küsste mich sanft. Dann zog sie ein Päckchen aus ihrem Dekolleté. Ein Geschenk für dich. Johnny, falls etwas schief geht und wir uns verpassen, öffne es nicht vor morgen früh. Na, Kleiner, ein kleines Tête-à-Tête mit deiner Diebin? Ich wollte sie aushorchen. Huberts Blick durchdrang mich wie ein Schaschlikspieß. Unbemerkt ließ ich Lillys Geschenk in meine Jacketttasche gleiten. 22 Uhr in der Tiefgarage? Was? Scheiße. Er hat uns belauscht. Ich muss Zeit gewinnen. Hey, Versager! Im Nebenraum findet gerade eine geheime Sitzung statt. Ein spezieller Service des Hauses. Aha. Eine geheime Sitzung. Interessant. Na gut, warum nicht? Wir haben ja noch etwas Zeit. Penisvergrößerung durch Meditation. Da Das funktioniert? Ja, doch, wenn ich es dir sage. Du musst nur daran glauben und dich intensiv auf deinen Penis konzentrieren. Alles spielt sich in unserem Kopf ab. Nur in unserem Kopf. Mindestens 30 Typen lagen auf dem Boden des abgedunkelten Raumes und befanden sich in der ersten Wachstumsphase. Wir legten uns dazu. Ich konzentrierte mich intensiv auf meinen Schwanz. Johnny, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit deinem Kopf passiert? Wie, was ist... Mein Gott. Irgendwas ist schiefgelaufen. Mein Kopf. Mein Kopf ist angeschwollen. Oh, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Immer mit der Ruhe, Johnny. Ist dein Kopf auch noch so groß, du findest immer einen geilen Schoß. Junge, es gibt jetzt Wichtigeres. 22 Uhr in der Tiefgarage. Heute schlagen wir zu. Und du bist dabei, Kumpel. Los, hol deine Ausrüstung, du wirst sie brauchen. Wir treffen uns in der Tiefgarage. Es war Punkt 22 Uhr. Hubert hatte mich in eine dunkle Ecke hinter einen Pfeiler gezogen. Von Lilly noch keine Spur. Wie kann ich sie warnen? Nervös betastete ich meinen Kopf. Er schien wieder geschrumpft zu sein. Ich hatte noch mal Glück gehabt. Nackte Gestalten tanzten im flackernden Licht einer kaputten Neonröhre. Der Daimler-Vorstand. Splitternackt. Die Vorstandsmitglieder hielten sich an den Händen und lachten wie die Irren. Sie waren vollkommen außer Rand und Band. Was riecht das denn? Lachgas. Denkst du ihn? Hatte ich doch Lachgas. Aber das stimmt ja bis nicht. Da geht was Unheimliches vor sich. Sieh mal an, der Haushofmeister kann schleichen wie ein alter Indianer. Lilly! Sie hatte einen Koffer dabei und flüchtete zu einem Taxi. Kümmere du dich um den verhinderten Chinesen. Ich halte sie auf. Sie braucht meine Hilfe. Blitzschnell hatte ich die Kalaschnikow aus meinem Überlebenskoffer gezogen und gezielt Richtung Hubert gefeuert, der Schutz hinter einem Wagen suchte. Lilly! Sie war gerettet. Hubert schien sich in Luft aufgelöst zu haben, aber der Hausmeister stand sehr lebendig neben mir. Peng Shui sprach kein Wort zu viel. Er fixierte mich, dann meine Waffe. Ich konnte buchstäblich sehen, wie das Qi, die kosmische Lebensenergie, ihn durchdrang. Sie entsteht, wenn ein Hausmeister einen genau platzierten Schlag führt. Er landete auf meinem Kopf. Danach war es Nacht in mir. Das Grand Hyatt bietet eine ganz besondere Form der Entspannung an. Als ich die Augen aufschlug, stand die Welt Kopf. Unter mir lag die Philharmonie. Ich schien in der Luft zu hängen. Das wurde mir schmerzlich bewusst. Herr Kampmann! Das Tula-Yoga, Herr Marland, ist ungewöhnlich und einzigartig. Der Kunde beginnt frei zu schweben und entrückt mit geschlossenen Augen. Wir, meine Wenigkeit und Meister Peng Shui haben beschlossen, Sie über den Dächern von Berlin auf unserer Dachterrasse zu verwöhnen. Das ist eine elegante Meditation durch Bewegung. Ja, man verliert den Sinn für Zeit, körperliche Grenzen und räumliche Orientierung und erreicht so ein klares Bewusstsein. Nein! Nein! Panisch versuchten sich meine Hände in den Rauputz des Gebäudes zu krallen. Ich will Ihnen ein Betriebsgeheimnis verraten, um zukünftigen Missverständnissen vorzubeugen. Die Philosophie unseres Hauses ist die Harmonie. Sie haben diese empfindlich gestört, indem Sie Ihre Aufgaben als Sicherheitsmann vernachlässigten. Außerdem haben Sie unsere Künstlerin bei der Durchführung ihrer Aufgabe gestört. Welche Künstlerin? Die Opitz. Sie ist eine Mitarbeiterin des Ski, der Sicherung des Hoteleigentums. Sie ist übrigens spurlos verschwunden. Sie wissen nicht zufällig, wohin. Nein. Dann ist sie gar keine Diebin. Aber nein. Sie sorgt dafür, dass die Harmonie des Hauses erhalten bleibt. Es ist ganz einfach. Die Gäste haben oft die Angewohnheit, alles Mögliche mitzunehmen. Da wir die Gäste nicht verärgern wollen, gehen wir den sanften Weg. Sie melden diese Diebstähle an mich und Frau Opitz nimmt den Gästen die Sachen wieder ab. Das merken die gar nicht. Lilly ist eine Diebin in hoteleigener Sache. Auf diese Weise sind alle glücklich. Das ist unser Betriebsgeheimnis. Und Sie haben diese Harmonie gestört, Herr Marlan. Er gab Peng Shui ein Zeichen und der zog mich wieder hoch. Gehen Sie in sich, Marlan, und morgen mit neuen Kräften an die Arbeit. Die beiden Harmoniefanatiker waren verschwunden. Nur Open Space blieb zurück. Das Parfüm für Führungskräfte, die den Arsch offen tragen. Ich stand auf und versuchte gerade zu stehen. Lilly ist unschuldig. Hubert, dieser Drecksack. Wahrscheinlich wollte er Lilly die legal gestohlene Ware wieder abknöpfen. Hubert hatte sich an mich rangemacht, weil er den Zugang zur internen Überwachung des Hauses brauchte. Und jetzt war er jämmerlich gescheitert. Nicht nur an der Dichtkunst. Das muss gefeiert werden. Heute Nacht hat die Polizei in Paris ein nacktes Ehepaar in Gewahrsam genommen, das verwirrt auf dem Place de l'Étoile herumirrte. Der zweifache Familienvater, ein erfolgreicher Börsenmakler, soll zu einem Unternehmer-Ehepaar in München in engem Kontakt stehen, das ebenfalls in einen Nacktfall verwickelt war. Deutsche Politiker sprechen von der Achse Paris-München. Sie befürchten eine europaweite Nacktpandemie. Die Bundesregierung will ein Nacktfrühwarnsystem durchsetzen und hat heute den vom Bundesinnenminister vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes beschlossen. Es zischt das Bier, es ploppt der Wein, die Leber ist nicht gern allein. Prost. Hubert, eins auf die Nüsse. Dem Dichter der miesen Ergüsse. Lillys Geschenk. Eine Kassette. Johnny, Lilly. Ich hatte vom ersten Augenblick an Vertrauen zu dir. Wenn du dies hörst, werde ich schon untergetaucht sein. Durch meine Arbeit im Hotel bin ich einem internationalen Verbrechersyndikat auf die Spur gekommen. Es geht um organisierte Wirtschaftskriminalität. Hubert Gerstein ist eine zentrale Figur und erledigt die Drecksarbeit. Er ist sehr gefährlich, da er einer der wichtigsten Handlanger dieses Verbrechersyndikats ist. Hubert und organisiertes Verbrechen? Es geht um die Mafia. Es geht um einen Jahresumsatz von 44 Milliarden Euro und um die neuen Märkte im Osten und in Asien. Da waren sie wieder. Die Chinesen. Die wichtigste Rolle spielen dabei die politische Prominenz und die Wirtschaftsbosse. Es soll eine flächendeckende Infiltration des Staatsapparates eingeleitet werden. Das Codewort ist Siegfried. Dahinter steckt ein Geheimnis. Bisher konnte ich es nicht lüften. Siegfried und die Mafia? Spricht sie von Wagners Erben? Oder leidet sie unter Verfolgungswahn? Aber die Bedrohung durch Hubert war sehr real. Johnny, halte dich bedeckt. Die Behörden sind entweder infiltriert oder hilflos. Sobald ich nicht mehr verfolgt werde, nehme ich Kontakt zu dir auf. Hubert, der Sohn des Paten. Hubert, der Brokatgewandete. Scheiße. Ich habe auf ihn geschossen. Ich war jetzt selbst im Schussfeld einer großen Verbrecherorganisation. Der Mafia. Aber welche? Pizza? Öl? Russischer Wodka? Andere Drogen? Die offene Bunkertür. Kampmann orientierungslos und nackt in meinem Spind. Das war Huberts Werk. Er hatte Kampmann wahrscheinlich unter Drogen gesetzt und ihm den Türcode des Bunkers entlockt. Verdammt. Ich bin hier nicht mehr sicher. Er kennt den Türcode. Kaum hatte ich dies ausgesprochen, sah ich Huberts miese Visage in Monitor 3. Er war nicht alleine. Finstere Gestalten begleiteten ihn. Sein Blick sagte, du bist tot, Junge. Sein Mund sprach, Fuck, look, son. Keine Chance. Sie sind schwer bewaffnet. Der spinnt. Fuck, look, son. Ich weiß, dass du da drin sitzt. Mach auf, du Würstchen. Hast du gedacht, du würdest einfach so davonkommen? Wir werden dich in deinem Armagen als Bär liegen. Verzweifelt hatte ich mich gegen die Rückwand des Spinds gepresst. Plötzlich gab die Wand nach und ich fiel ins Dunkel. Im spärlich flackernden Licht konnte ich die kahlen Betonwände eines schmalen Ganges sehen. Kein Ausgang. Nichts. Nur ein Kasten Sprudel. Stasi-Sprudel. Der Bunker hatte also noch Nebenräume, die nach der Nazi-Zeit von den Russen genutzt wurden. Der Sprudel macht mich nervös. Hilfe! Ich muss hier raus. Hilfe! Hilfe! Keine Antwort. Nur der unheimliche Hall meiner Stimme. Ich war in einem feuchten Grab. Allein mit 7 Flaschen Stasi-Sprudel. Das ist das Ende. Ob ich je wieder die Sonne sehen würde? Erinnerungen durchzuckten mein Hirn. Und mein ganzes Leben lief an mir vorbei. Aldi Beaujolais 1980. Welch ein Jahrgang. 1992 noch besser. 1998 Rudis Getränkeschuppen. Kaum zu übertreffen. Eine Holztür. Sicher der Ausgang. Wo bin ich hier? Ich lag auf kaltem Betonboden. Neonleuchten bestrahlten grell die weiß gekachelten Wände. Wo bin ich? Mitkommen! Loslassen, verdammt! Was wollen Sie von mir? Ich will sofort den Chef sprechen! Sie wollten mich sprechen, Herr Marland. Sie haben uns also gefunden. Wer sind Sie? Als ob Sie das nicht wüssten. Sie haben das alles sehr schlau eingefädelt. Der Job im Hotel, die unauffällige Kontaktaufnahme zu Frau Opitz. Und dann haben Sie unserem Sicherheitsbeauftragten Herrn Gerstein den Auftrag vermasselt und jetzt die inszenierte Flucht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Was Sie nicht sagen. Es wird Ihnen aber nichts helfen. Sie wissen zu viel. Siegfried! Hey, Wagner. Katzenmusik! Hübscher Versuch. Sie wissen von unseren Zielsetzungen und Sie kennen unser Netzwerk. Das AMDS. Alle Macht den Star-Designern. Die Modemafia. Mafia. Ich profanes Wort für eine höhere Philosophie. Die Kleidung dient seit jeher der Vermittlung religiöser und politischer Bedeutungsinhalte. Hitler, Stalin, Mao Zedong, der Papst, Angela Merkel. Mode ist nicht nur ein Element des Lifestyles. Sie vermittelt Botschaften. Sie ist Macht. Macht, Herr Marland! Das ist unser Ziel, der totale Anzug der Macht! Und da gibt es ein Problem. Ein Problem? Sie können mich nicht täuschen. Sie wissen von dem geheimen Regierungsauftrag. Die Kreation des endgültigen Hosenanzugs der Macht. Die Formel wurde in diesen Räumen erforscht. Ein spezielles Gewebe musste ein Subcode, der in den Kleiderstoff eingewebt ist. Für das normale Auge unsichtbar verleiht es dem Träger des Hosenanzugs viel Macht. Wir haben eine ganze Versuchsreihe davon hergestellt. Hosen, Hemden, Röcke, Matrosenblusen. Hey, dann ist das hier so eine Art Forschungseinrichtung? Eine unterirdische Forschungseinrichtung für die Entwicklung neuer Dresscodes. Unsere Auftraggeber kommen aus höchsten Kreisen von Politik und Wirtschaft. Da stecken Millionen drin. Aber wir hatten eine undichte Stelle, die jetzt beseitigt ist. Einer aus unseren Reihen, der sich bereichern wollte, hat die Kleidung auf eigene Faust in Umlauf gebracht. Und jetzt müssen wir sie zurückholen! Unsere Mitarbeiter sind überall da, wo Menschen besonders erfolgreich sind. Sie tragen diese Kleider ohne unser Einverständnis. Manchmal wissen sie auch nichts davon. Also betäuben wir sie durch Lachgas und nehmen die Kleidung an uns. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich trage niemals Designerkleidung. Das ist ja das Geheimnis. Siegfried. Ich wäre dann soweit, Herr Rössler. Der Typ betrachtete mich mit kaltem Blick. Er wollte mich umbringen. Lassen Sie mich gehen. Ich gebe Ihnen auch meine Kleider. Hören Sie, Mein Jogginganzug ist mit den Energien russischer Steppenvölker geladen. Herr Marland, Sie sind unser Gast. Sie sind nicht nur ein hervorragender Detektiv, sondern auch ein wissenschaftliches Phänomen. Immun gegen den Dresscode der Macht. Wir werden in unseren Labors verschiedene Tests an Ihnen durchführen, um dieser Immunität auf die Spur zu kommen. Irgendwann werden wir ein Design kreieren, welches auch Ihnen einen Funken von Macht verleiht. Sie sind der Schlüssel zur ultimativen Formel der Macht. Zu einem Kleidungsstück, dem keiner widerstehen kann. Siegfried, das totale Design der Macht! Ab mit ihm! Nein, nein, nicht! Hilfe! Heute in den frühen Morgenstunden wurde in der Innenstadt Istanbuls ein Nacktanschlag verübt, bei dem 15 Menschen entkleidet wurden, darunter auch 4 Deutsche, die einer Wirtschaftskommission angehören. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Türkei. Deutsche Sicherheitsexperten befürchten ein Übergreifen der Nacktgefahr auf den arabischen Raum. Eine Krisensitzung im UN-Sicherheitsrat zu diesem Thema ist für nächste Woche geplant. Ich war lebendig begraben in einer geheimen, unterirdischen Forschungsfabrik der Kleidermafia. Fern von der Frau meiner Delirien. Fern von fucking Luck and Sun. Reichtum und ein langes Leben. Die alten Chinesen haben versagt. Ich sollte die nächsten 30 Jahre alle Kollektionen weltweit bekannter Designer tragen. Dabei wurde ich beobachtet, Puls und Hirnströme gemessen. Überall waren Kameras und Lautsprecher in der Wand. Heute ziehen Sie einen Blazer von Bettina Schönbach an, der Hausdesignerin der Kanzlerin. Nein, auf keinen Fall. Keinen Blazer der Kanzlerin, auf keinen Fall. Nicht lila. Niemals. Kein Aprikot. Nur über meine Leiche. Sie bekommen Lachgas zur Entspannung. Nein, nein, bitte. Nein. Ihr Schweine. Keinen Blazer der Kanzlerin! Nein! Ich will keine Tonübungen machen! Keine Tonübungen! Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Teil 2. Der Bunker. Hörspiel von Ingrid Marschang. Dramaturgische Mitarbeit Guido Lang. Es sprachen Johnny, Stefan Kaminski. Hubert, Ronald Kukulis. Sergei, Rodion Levin. Kampmann, Rainer Hohmann. Und Lilly, Linda Olsanski. Sowie Lotta Doll, Jonas Frank, Heinrich Giskes, Isabella Grote, Stella Jürgensen, Stefan Schad, Gabriela Maria Schmeide und Marc Zippel. Komposition Sabine Wortmann. Technische Realisation Katja Zeitler und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Stephanie Porat-Walsh. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2012.